Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleiner Cast, der Podcast von Kleiner 3. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch und zwar werden wir über den Women's March sprechen, der jetzt gerade erst am Wochenende in Washington DC, aber in ganz vielen anderen Städten auf der Welt ja auch passiert ist. Und ich habe das große Glück, meine Freundin Diana Zand, die war nämlich beim March dabei und die wird uns ein bisschen davon erzählen. Erstmal, hallo Diana. Hallo, wie geht's? Genau, live aus New York. Ja, genau. Ja, ich wollte noch mal kurz den Leuten, die dich jetzt noch nicht kennen sollten, aus unerfindlichen Gründen, kurz erklären, woher wir uns eigentlich kennen. Mhm. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt über eine befreundete Aktivistin und Feministin, Jacqueline Friedman. Yay, Jacqueline. Yay, Jacqueline, genau. Und ja, du bist Berlin-Fan und damals hat es dich auch nach Berlin verschlagen und dann haben wir Du hast mir meine Wohnung in diesem Sommer gefunden. Ja, genau. Das war sehr nett. Und ich dachte, ja, vielleicht sollten wir uns treffen. Und dann beim ersten Dinner zusammen haben wir gefunden, dass wir eigentlich Zwillinge waren. Und Genau, da war alles sofort klar. Yes. Ja, genau. Und gleich vielleicht auch vorweg, wir sind Spezialistinnen im Germisch sprechen. Also wenn wir miteinander kommunizieren, dann ist es immer eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Also im Besonderen ist jetzt, weil ich ein bisschen gefritten bin. Das ist vielleicht mehr. Ist schon großartig. Ja, genau. Das war schon das beste Beispiel. Ja. Ja, genau. Genau. Ach so, genau. Vielleicht erklär noch mal kurz, was du so machst. Und ja, du bist ja auch sonst, beschäftigst mich ja in deinem Leben so mit Feminismus und Social Justice-Themen und so. Genau. Also ich bin in den letzten 15 Jahren arbeite ich als Consultant zu Mediastrategien, besonders digitale Mediastrategien, also alles mit Social Media zu tun, aber auch Web und E-Mail und alles möglich. Also und das ist besonders für Social Justice Arbeit. Also wenn Leute die Welt verändern wollen oder verbessern wollen, dann fragen sie mich, wie sie das mit dem Internet machen können. Und da gebe ich Rat und das macht ganz viel Spaß. Ich habe eine Agentur, das heißt Lux Digital, mit meinem Co-Founder Sonal Baines, auch eine sehr gute Freundin von uns. Ja, hey, Sonal Baines. Und ich bin auch Schriftsteller und Autorin und auch Künstlerin und ja, wie alle, wie wir alle, ein bisschen von alles. Und ich zeichne jetzt ganz viele Cartoons über Social Justice auch. Stimmt. Du hast auch einen neulich erst gemacht, den können wir ja auch verlinken. Wir machen ja mal so eine Liste mit Links über die Sachen, die wir besprochen haben. Das schreibe ich mir gleich mal auf. Das werden wir gleich mal. Und ab und zu hört man eigentlich die Izzy. Sie ist unglaublich happy, dass ich jetzt zu Hause bin und sie springt überall hin. Und es tut mir leid, wenn man Izzy hört. Izzy ist dein Hund. Also nur klar. Genau. Doch, gibt's Sinn, so, ne? Ja, genau. Nee, genau. Ja, Izzy gehört sowieso immer dazu, wenn wir miteinander sprechen. Ja, und Izzy gehört auch zu Berlin und zu Deutschland und spricht Deutsch. So, es geht. Genau, fließend Deutsch, genau. Mhm. Ja, dann erzähl doch mal, wie war es denn jetzt? Ich habe jetzt natürlich vor allem so ein bisschen Livestream gestern geguckt und ganz viele Fotos. Ich will auch hören, wie Berlin war. Also das interessiert mich auch. Wir können da diskutieren, wie es alles war in die ganze Welt weiter Städten. Also für mich war es unglaublich besonders. Also für viele verschiedene Gründen und also persönlich und auch wegen der Arbeit und der Struggle davon vom Feminismus und vom Social Justice und all kinds of justice. Also für mich war es so erstaunlich, wie es alles passiert ist, weil ich dachte, irgendwie bin ich so manchmal eine alte Frau in dem Movement. Und ich bin so, die Frau, ja, das habe ich schon seit Jahren gemacht. Keine Überraschungen mehr. Und ich, you know. Und das war eigentlich, also außerdem Protests von dem Black Lives Matter hier in New York gegen, also der Tod von, der Mord von Eric Garner, war ich fast auf keine Demos mehr. Und das ist nicht zu sagen, dass ich finde sie wichtig und ich finde sie stark und alles möglich, aber ich hatte wirklich keinen Bock mehr. Und ich hatte auch schlimme Erfahrungen bei Demos gegen den Krieg in Irak im 2003 und 2004. Und ich dachte, ja, das mache ich nicht mehr. Und ich wollte eigentlich auch nicht auf dem Demo in Washington am Anfang gehen, weil das so weiß war. Das war so weiße Frauen wieder, also mit diesem, also, die das gestartet hatten. Ja, genau. Und dann ist eine Bekannterin von mir, die Linda Sarsour, eine sehr starke Aktivistin hier. Sie ist unglaublich super. Sie ist eine von den Co-Organizers geworden. Und da habe ich... Sie hat so einen tollen Brooklyn-Accent immer. Genau. Das ist so toll, ihr zuzuhören, allein deswegen. Ja, genau. Die New York Times hat sie genannt Homegirl in a Hijab. Oh, nice. Yeah. Und die haben so tolle Titel. Ja, genau. Und sie ist also so herzvoll und kümmert sich wirklich über, was Justice eigentlich heißt für uns, besonders für Frauen of Color. Und dann dachte ich, ja, ich unterstütze das wenigstens. Und dann habe ich endlich, so viele Leute haben mir gesagt, dass sie gehen, dann dachte ich, ja, ich gehe einfach mit. Und aber ich habe nicht viel erwartet irgendwie, aber dann in die Wochen davor ist es wirklich gebildet. Und letztens war das, dass meine Mutter ist mit mir auch gekommen. Und das war auch eine Überraschung und super. Das war ihr erste Demo. Aw, bless her. Ja, bless her heart. Und aber ich wusste auch nicht, wie das war. Ich meine, das war so schrecklich hier in der letzten Zeit, so deprimiert und irgendwie, also ich will nicht mehr dunkel sagen, dass das alles so dunkel ist. Ich sag, dass es blass ist. Es ist hier so blass. Yeah. The future looks pale. Exactly. Und ich wusste nicht, was ich erwarten soll und wie das sein wird. Und das war unglaublich. Von Anfang des Roadtrips am Freitagmorgen, eben Donnerstagabend, eine Cousine von mir ist von Connecticut gekommen nach New York. Sie wollte zu der New York Demo gehen und dann hat sie eigentlich auf Izzy, was heißt das? Aufgepasst. Aufgepasst, genau. Das war meine Mutter, ich und meine beste Freundin Sin. Und wir waren im Auto und beim ersten Reststop in New Jersey, da war voll von, und das war genau am Inauguration-Zeit, genau um mittags, Freitag, und da war, der Reststop war voll von Frauen und Leute mit dem pinken Caps, mit den pinken Pussy Hats. Oh, ja, ja, ja. Überall. Und wir haben uns alle gesehen, Mitte in New Jersey, mitten nirgendwo und auf dem Autobahn und so, hey, hi! Und cheering und ja, der hat kein Kraft über uns und er hat kein Power über uns und wir sind frei und wir kämpfen für die alle Leute. Also das war irgendwie schon am Freitagmittag angefangen und das, so war das den Rest des Wochenende. Also ganz herzlich, ganz voll, also eben, ich bin mit einem Cousin von mir am Wochenende gewohnt, da sind wir gewohnt und in Maryland eigentlich. Und eben da, das war auch voll von Pink Hats und alles möglich. Da konnte man kein Posterboard mehr in Washington kaufen. Die waren ausverkauft. Da konnte man keine Signs mehr machen. Und, wow. Und das hat es sich wirklich gefühlt als eine echte Community. Und das war für mich zum ersten Mal, dass ich das mit Frauen seit 10 Jahren hatte oder länger. Ich habe auch es gab auch so Artikel, wo dann zusammengefasst wurde, dass so ganze Flugzeuge voll mit Frauen waren, die halt nach DC geflogen sind. Und ja, im Grunde das ganze Flugzeug pink, Pussyheads und alle so am Feiern und. Es war voll ein Feier. Und eben, da sind 2 Freundinnen von mir, waren am solche Flugzeuge. Eine Freundin von mir war auch Delta und die Piloten, also sie war eine Frau und die Leute haben sie eine Pink Pussy Hat gegeben und sie hat es getragen. Oh mein Gott. Und großartig. Und die haben alle zusammen ein Foto gemacht am Gate und dann hat auch, das war auch witzig, Cecile Richards hat gepostet, dass wenn sie von Miami dann wieder zum DC geflogen ist, hat sie gesagt, da waren so viele Leute, die ihr Plakate hatten und die passen nicht im Overhead Bin rein und die mussten gucken, wie das und das ganze Flugzeug hat alle also gefeiert und gelacht zusammen und Applaus und Clapping und Whooping und das ganze Zeug. Und sie hat das auch gesagt, dass es unglaublich toll war. Und so eben, das war zusammenzukommen im Metro ganz früh am Samstagmorgen. Was war es? Freude im Party Train. Ich war im Red Line im DC Metro. Und wir sind angekommen. Wir sind auch gegangen. Das war so witzig. In unserer Gruppe war auch die Schauspielerin Lea Thompson. Cool. Ja, und sie ist die Mutter von Back to the Future. Ja, ja, ja. I was like, oh my God. Ah, so kind of fat girl moment. Yeah. Und das war auch sehr witzig. Und wir like, sure, that makes total sense im Moment. Yeah, no problem. Yeah. Und dann, wir sind da hingegangen und das war schon voll, als wir da angekommen sind, um 9:30 oder 9:45, als wir angekommen sind, war schon ganz voll. Und die Leute, die haben sich alle gefreut. Das erste Ding, was ich gemerkt habe, muss ich sagen, das war sehr, immer noch sehr, sehr weiß. Da war sehr viel, eigentlich überall konnte man People of Color sehen, aber die meisten, die Leute, die ich gesehen haben, waren weiß und ich dachte, hier ist ein Problem. Und ich denke, dass es ein Leftover ist von den ersten Organizers, die nicht so super das alles gemacht hat. Und das verstehe ich auch. Also da habe ich ganz viel gelesen von Aktivistinnen und Frauen gelesen, um zu sagen, ja, ich habe keine Solidarität im Moment mit weißen Frauen und ich gehe nicht hin. Und ich dachte, ja, das verstehe ich auch. Das ist unser Problem, ne? Und ja, ich habe auch was gelesen von Ijoma Iliu. Die hatte auf Facebook auch geschrieben, dass das auch so schmerzhaft ist, das zu sehen und sie auch so ein bisschen trauert, weil halt klar ist, die Leute, die sind halt vorher bei Black Lives Matter oder alle anderen Demos, wo es um People of Color vorwiegend ging, da sind die halt nicht aufgetaucht. Und jetzt, wo es sie betrifft, da sind sie dann plötzlich da. Also, dass das so ambivalent ist. Einerseits, es ist super, dass sie jetzt aktiv sind, aber man fragt sich auch so, warum nicht schon früher? Ne? Also das ist genau der Punkt, weil sie ihn vorher nicht getroffen hat. Und das ist immer das Problem, besonders mit weißen Leuten, besonders mit People mit Privilege. Wenn es sie nicht angeht, dann kümmern sie sich nicht. Und also wir finden das auch mit Männern oder mit masculine people. Also das kann auch ein Problem sein. Aber was ich interessant fand, also zum Beispiel, also meine Mutter ist immer mein Beispiel und ich weiß, dass sie wirklich besonders ist und nicht so total normal ist. Aber was ich gemerkt hat, seitdem, dass sie wirklich dann alles kapiert hat, was jetzt mit Trump ist und was jetzt mit Frauen in der ganzen Welt sind. Sie ist jetzt voll unterstützend von Black Lives Matter und und voll, also sie interessiert sich, sie macht in der nächsten Zeit so, in meiner Heimat gibt es ein Racial Justice, ein Anti-Racist Training für so der Everyday People und sie will das auch machen und das besser zu verstehen. Und zu sagen, dass es vielleicht in diesem Moment können wir wenigstens ein paar pflücken und zu uns bringen und zu sagen, ja. Und ich denke, das ist die Arbeit für weiße Feministinnen jetzt. Also das sollen wir wirklich Fokus machen. Die Women of Color, die ich doch gesehen haben, also waren auch so, ich wollte sie irgendwie umarmen und sagen, ich bin in Solidarity, I'll just do whatever you want. I'm sorry, everybody's an asshole. Aber es war auch gut und das war auch vielleicht, da sage ich immer, was heißt das auf Deutsch, wenn das Wasser nicht so tief ist und da kann man einfacher einsteigen in dem Schwimmbad an dieser nicht so Tiefseite. Vielleicht ist es das und das ist jetzt an uns zu sagen, wie bringen wir diese Frauen weiter? Und das ist unsere Arbeit. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber da können wir noch mal ein bisschen drüber sprechen, aber erzähl noch mal einfach, wie das dann so abgelaufen ist. Also es gab ja auch viele Reden und Performances. Habe ich gar nicht gesehen. Konnte man gar nicht sehen. Oh, okay. Da waren so viele Leute, das war wirklich voll. Und wir haben dann, es war sehr witzig, weil wir haben dann geguckt, so, ja, da im Dissens, ganz entfernt von hier, ist so ein großer Fernseher. Okay. Wir sind so weit eben von dem großen Bildschirm, wir kommen gar nicht hin. Und dann haben wir gelacht und sagten, ja, das gucken wir alle nachher am Facebook oder was weiß ich oder am YouTube oder so. Und das war für uns, hat es sehr viel Spaß gemacht, einfach rumzulaufen, um auf die ganze Sign zu gucken. Du hast gesehen, die verschiedenen Signs, die ich wirklich geliebt habe. Mein Starbucks-Name, das war mein Lieblings. Ja. Trump is a douche. Trump's a douche. Und auch haben wir im Auto gesagt nachher, da haben wir auch gesagt, wenn du das machst bei Starbucks, also irgendwas bestellen, die fragen immer, wie heißen sie, und sagen, ja, Trump's a douche. Und dann, wenn sie das rufen, warte ein bisschen, geh nicht gleich hin, damit sie das mehrmals schreien muss. Oh, das ist wie bei den Simpsons. Genau. Der Prank, den Bart immer gemacht hat. Super. Ja, sehr schön. Ja, und auch, also sehr viele Männer. So, wir sind dann rumgelaufen und wir haben dann versucht, ein bisschen näher ranzukommen, weil wir dachten dann, diese March soll eigentlich auf der anderen Seite von dem Washington Mall, wo wir waren. Wir waren auf der Seite vom Constitution Avenue, das ist die nördliche Seite. Wir wollten dann eigentlich zum March gehen. Und das war da kommen wir nicht hin. Und dann haben Leute einfach angefangen, auf Constitution Avenue aufzumarschen. Die haben das alles zugemacht und wir können dann, wir haben irgendwie unsere eigene March gemacht und dann haben wir auch mitgemacht. Also wir haben das nicht gestartet, also einfach mitgemacht. Und also auch muss ich sagen, ich bin keine Lieberin des Polizeis, aber sie waren sehr, sehr nett und sehr höflich und sie haben das wirklich gut gemacht. Also sie waren sehr nett und sie haben nichts gesagt, als wir auf die Straße gegangen sind. Sagte, ja, es ist kein Platz mehr. Ja, yeah, okay, sure, there's no more room. Great, go. Und das war dann habe ich auch den Parade Route, also obwohl wir sollten endlich diese March machen sollten. Wir waren gar nicht, aber da war tausende Frauen von uns und da haben wir gelernt, sie haben das länger gemacht, weil so viele Frauen waren, die passen eigentlich nicht rein, und diese 2 Kilometer, die können die ganze Leute nicht in diese 2 Kilometer eben nur beim Stehen passen. Also die passen eigentlich nicht. Und da waren wir bis 3, sind wir dann mitgemarscht, und dann waren wir ein bisschen müde. Wir sind nicht ganz junge Frauen um unsere Contingent, und ich wollte ein Wein trinken, und wir sind dann rausgegangen von dem ersten Match. Aber das war unglaublich. Also jeder war so herzvoll. Ich weiß nicht, wie, eben auf Englisch, wie ich das erklären kann. Und vielleicht war es auch in Berlin so. Ich dachte, dass es mehr mit Anger zu tun wäre oder irgendwas, aber irgendwie war es total joyful und fuck that guy, we are taking this motherfucker down, und sehr stark, und ich hoffe, dass das bleibt. Das ist das Ding, was ich jetzt denke, also wie viele von diesen Leuten bleiben dabei und machen mit, wenn wir die wirklich brauchen. Ja, ich habe auch vorhin auf Facebook so ein Bild gesehen, das hatte Jay Smooth gepostet, einfach nur so ein Plakat, What Will You Do Monday? Ja. Und das, finde ich, fasst das sehr gut zusammen, also weil natürlich das ja, das haben ja auch, glaube ich, viele in ihren Reden gesagt, so hier, das ist erst der Anfang, das ist nicht das Einzige, das ist natürlich ein sehr starkes Zeichen, auch gerade, weil es weltweit so viele Sister Marches gab, aber letztendlich ist die Frage, wie kann man dieses Momentum jetzt aufrechterhalten und ja, einfach wirklich sagen, das ist jetzt Resistance every day. So. Ja, genau. Und zum Beispiel, es gibt eine neue Website, das heißt 2 Stunden pro Woche, so 2 Hours a Week, wo Leute jeden Tag ein E-Mail kriegen, was sie dann heute machen können. Und super. Ja, zum Beispiel. Und ich denke, also das ist für mich sehr ähnlich, wie wir das auf normalen Strategien machen, wenn wir so digitale oder andere Organizing-Strategien bauen. Ja. Wir wissen alle, dass 80-90% von den Community die machen nichts. Und wir müssen das irgendwie akzeptieren und sagen, okay, ich verstehe das, aber was kann ich mit den anderen 10-20% machen? Und wie kann ich die reinbringen? Die sind die sehr starke, und das kommt dann, das baut dann weiter, wenn Leute sehen, dass dann, also genau wie es mit dem March eben war. Ich meine, ich wollte nicht hingehen, und dann habe ich gesehen, dass ganz viele von meinen Freunden gehen. So, okay, ich gehe auch. Und ich denke, also ich will auch nicht so enttäuscht werden, wenn ganz viele von diesen Leuten dann nichts mehr machen. Ich will so konzentrieren an die Leute, die wir reingebracht haben. Und wie wir die lehren können, ihre Leute reinzubringen können. Also zum Beispiel habe ich auch mit meiner Mutter angefangen, also ein bisschen Hausaufgabe gegeben, um zu fragen, ihre Freundinnen da auf dem Land, oben im New York State, also was ihre Freundinnen denken und was sie machen wollen, und das ist jetzt ihre Arbeit, und wie kommt sie dann zurecht mit Racial Justice und alles möglich. So, ja, ich bin irgendwie Hoffnung, und das hat auch geholfen, weil dann nachher, nachdem ich ein bisschen geschlafen habe, bin ich dann zum Planned Parenthood Benefit gegangen. Im 930 Club in Washington, sehr berühmter Music Club. I'm sure you know it, Music Girl. Yes, I do. Und da war Sleater Kinney, Annie DeFranco, Tig Notaro. Like, oh, we love her voice. I love her voice so much. I touched her. Oh my God. He walked by. I'm so jealous. Ja, ich war auch so erstaunt. Und dann nachher mit dem National, mit der National. Oh ja, ja, du hast halt irgendwie mit dem geflirtet oder was war das? Ich hab das nicht so ganz verstanden. Ja, ich, also eigentlich ich auch nicht. Also das ist normal, dass er in einem Crowd läuft, also an der Crowd und wir tragen ihn. Das habe ich vorher gemacht. Oh, okay. Yeah. Und das ist während Terrible Love macht er das, also dieses ganz schöne, super schöne, ja, painful, heartbreaking Song. Und da ist dann zu unserer Area gekommen und der hat mich gesehen und hat meine Hand genommen und zu mir Terrible Love des Chorus gesungen. Wow. And I was like, I'm actually dead now. The man that I've been calling my husband for the last 10 years just sang me a song after the Women's March and at a benefit for Planned Parenthood, mit dem ich arbeite eigentlich. Ja, ist ja ein perfekter Tag eigentlich. Yo, oder? Also it was the shit. Aber wo du das auch gerade sagst, wie ist denn jetzt eigentlich der Stand? Weil es wurde ja, glaube ich, auch schon bei Planned Parenthood angekündigt, dass die Funds gekürzt werden und auch Violence Against Women's Act und alles. Also diese Kürzungen, das ist ja tatsächlich schon... Ja. Ja, ist schon jetzt schlimm. Schon auf dem Weg. Ja, so, ne? Es ist auch auf dem Weg. Und das machen wir eigentlich... in den letzten paar Wochen waren da ganz viele Meetings und ganz viel Organizing. Und ich weiß nicht, ob wir alle shoppen können, aber ja, irgendwie von den Leuten, die ich in der letzten Zeit, mit denen ich gearbeitet hat und die nächste Woche kommt auch ganz viel, Izzy ist gerade in meinem Schoß gesprungen, so Entschuldigung. Ist gut. Können wir das Hecheln? Kannst du es hören? Ja. Und dann weiß ich, warum du plötzlich so komisch atmest. Ja. Nope. Das ist mein Hund. Und irgendwie habe ich viel mehr Hoffnung und ich habe auch irgendwie es ist nicht nur Hoffnung, das ist tiefer als Hoffnung. Also Hoffnung für mich klingt so sehr heady, aber wirklich vom Herz kann ich sehen, dass Leute wollen jetzt kämpfen. Und vielleicht mehr auf Deutsch dieses Wort Zuversicht? Keine Ahnung. Das kann sein. Also es klingt so, als würde es eher in diesem... Ich habe keine Ahnung. Ich habe nie dieses Wort gehört. Ja, aber das ist ja, also das finde ich schon halt sehr, also faszinierend einfach, wie das jetzt offensichtlich nochmal so ein Tipping Point auch irgendwie war. Naja, wirklich, ja, ich habe einfach echt die Hoffnung, dass das nachhaltig irgendwie Leute jetzt dabei behält. Ja, und zu sehen, wie wir denn, ja, das ist für mich interessant. Also ich habe irgendwann mir selbst gesagt, meine Arbeit ist nicht gegen, also nicht mit konservativen Leuten zu argumentieren oder irgendwas oder debatten haben. Das ist meine Arbeit nicht. Das ist manche Arbeit, also manche Leute machen diese Arbeit und das ist sehr wichtig, aber meine Arbeit ist es nicht. Und weil es zu viel ist für mich. Das habe ich für 10 Jahre gemacht und ich mache das nicht mehr. Und jetzt bin ich sehr interessiert. Ich interessiere mich sehr für wie wir Leute und nicht diese Bullshit, you know, white working class men reinbringen können. Das ist mehr, ich denke, mehr von Leute, die wirklich von den Parteien wirklich vergessen sind. Zum Beispiel Women of Color, Trans People, wie wir alle zusammen sind, like one for hey, all. Hey, sag los, machst du etwa diese Identity Politics? Yes, gern. Und das ist das Ding, das finde ich so interessant, also was sie wirklich nicht verstehen und dass das ist nicht, dass es mein Identity ist zufällig ein Teil von meiner Politik. Also das informiert meine Politik. Das sagt jeden Tag mir was, wo ich gehöre und nicht gehöre und wo andere Leute gehören, nicht gehöre. Und Identity soll gefeiert sein und nicht nur von Bullshit, Multikulti, whatever, aber wirklich zu sagen, wir sind anderes und das ist wahnsinnig toll und wir verstehen uns besser. Und das ist auch eigentlich von der Forschung, was ich gelesen habe, auch repräsentiert, um zu sagen, wenn wir unsere Differences merken und die wirklich damit arbeiten und kämpfen, nachher machen Gruppen viele bessere Entscheidungen. Die entscheiden bessere, die machen bessere Entscheidungen. Und das ist mir klar. Ja. Wenn wir sagen, oh, ja, ich hab ja das auch. Ist auch kein, also, we just, I'm a color blind, I'm gender blind, das ist Bullshit, keiner ist doch. Ja, ja. Aber das ist auch naiv, uns zu sagen, dass es nichts damit zu tun hat. Eben, weil das ignoriert ja dann wieder die spezifischen Probleme, die diese Menschengruppen haben. Oh, ja. Ich habe das ja auch, also wir hatten das ja schon kurz angerissen, es gab ja Proteste weltweit. Ich persönlich hatte bei der Inauguration, also am 20. Januar, gab es schon einen Protest am Brandenburger Tor und da wurde ich gefragt, ob ich da eine Rede halte. Mhm. Und da habe ich auch eine gehalten auf Englisch, weil eben auch viele internationale Leute da dann anwesend waren und viele der anderen Reden schon auf Deutsch waren. Mhm. Und da habe ich das eben auch nochmal versucht, einfach sehr runterzubrechen und zu betonen, dass eben, wenn wir gerade die Perspektiven und die Lebenserfahrungen von Menschen in den Mittelpunkt rücken, die eben besonders gerade unter dem Gesellschaftssystem, wie es ist, besonders leiden, aufgrund dessen, dass sie ausgeschlossen werden, weil sie Behinderungen haben, weil sie Transpersonen sind, weil sie aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Da gibt's ja ganz viele Faktoren. Mhm. Und wenn wir aber das in den Mittelpunkt rücken und von da ableiten, genau, wie Gesellschaft aussehen soll, dann haben wir ja von vornherein eine Gesellschaft, die für alle genau einfach, ja, eine gute Gesellschaft ist. So. Und das, glaube ich, müsste man gerade echt nochmal richtig betonen, weil das wird ja wieder dieses Victim-Blaming betrieben, so, hey, ihr verlangt Menschenrechte, deswegen haben wir jetzt hier Faschismus, was ja totaler Bullshit einfach mal ist. Und da habe ich eigentlich in den letzten Monaten, also seit dem Wahl, ganz viel auf den Left gearbeitet und geschrien, irgendwie zu sagen, also mit Gruppen, mit denen ich arbeite, mit in diese, da war so viele Secret Meetings and this, that, the other thing, whatever. Und jedes Mal war ich so, ja, ihr versteht nicht, das geht nicht mehr, wir können nicht mehr das so machen. Und da bin ich froh. Ich will auch nicht, ich will auch sehen, Women of Color and their vision of the future ist so viel tiefer und das macht mein Leben, das ist sehr selfish, das macht mein Leben viel interessanter. Und das macht es nicht kleiner, das macht es größer. Es vergrößert das. Ergrößert, no, you know what I mean. Yeah. It makes it bigger. Yeah, yeah. Makes the world bigger. So. Ja, und das will ich auch erklären, dass es nicht kleiner wird. Unsere Welt wird breiter und tiefer und farbiger und alles Mögliche. Und wenn du jetzt sagst, also du hast ja gesagt, so eine Aufgabe, die du jetzt siehst, auch als weiße Frau, ist jetzt sozusagen anderen weißen Frauen zu erklären, warum das gut ist. Ja. Also es ist ja auch durchaus ich weiß, ich habe, glaube ich, auch ein Schild auf der Demo gesehen. Also es war bestimmt nicht nur eins, aber es war ein Foto, was ich gesehen habe. So, ja, nicht vergessen, 53% weißer Frauen haben halt auch Trump gewählt. Also das ist ja auch eine Realität. Ja. Und wo jetzt sozusagen gerade auch weißen Frauen, die eben progressiv politisch unterwegs sind, jetzt das so als Aufgabe natürlich auch verstehen sollten, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass diese weißen Frauen auch verstehen, worum es hier einfach geht? Was sind da, hast du da irgendwie schon Ideen für oder gibt es da schon Sachen, woran du da konkret arbeitest? Besides slapping them silly? No. Sorry, violent. Ja, doch. Also ich denke auch, was ich gemerkt habe in meiner Arbeit mit Racial Justice und da bin ich nie fertig. Für mich ist Ally ein Verb und nicht ein Noun. Und ich mache das auch nicht immer richtig. Aber was ich gemerkt habe, wenn ich sage, ja, das ist eigentlich vielleicht ein bisschen problematisch, weil hier sehe ich das so. Und da, also das ist doch diese emotional labor, darum wir immer arbeiten, aber das ist so viel schwieriger, für Women of Color, das denke ich mir, ja, das kann ich dann, I could take that on. Und zum Beispiel, ich habe diese kleine Tumblr-Blog angefangen. Ask Deanna about racism, but only if you're white.com. Und da habe ich echte Fragen, also wo Leute anonym mich fragen können, wieso ist es so mit Rassismus? Und was sie jetzt verstehen von, also zum Beispiel in Amerika ist Slavery ein großes Thema und viele weiße Frauen denken nicht, dass Slavery immer noch was mit African American People was zu tun hat. Wow. Und da muss ich dann erklären, Structural Racism und genau, und wo fängt man da an? Aber da will ich dann arbeiten. Ich denke, dass wir als weiße Frauen gucken können, was für uns gut ist. Also zum Beispiel, wenn ich aufgehört habe, mit Konservativen zu argumentieren haben, da hatte ich viel mehr Energie, mit meinen eigenen Leuten zu arbeiten. Oh, ja. Und zu sagen, ja, a redirection, like, I am just not that interested in having arguments with people that are only there to tear me down. Und ich block sie sofort auf Twitter oder irgendwo, also auf Instagram gestern hat's eigentlich Spaß gemacht, die ganze zu blockieren. Von dem war Comment. Das viel? Ja, mehr als normal, wow, okay. Ja. Und das sind denn die Leute, die Hashtags wahrscheinlich durchgehen. Genau. Und, für mich ist es, also ich bin auch sehr alte Frau auf dem Internet. Ich habe viel Schlimme erlebt. Und haven't we all? Genau. Womp, womp. Sorry about the dumpster fire. Aber für mich, ja, wirklich ist es, also das ist eine bessere, a better use. Wie sagt man das eigentlich? A better use of my time and energy. Und ja, eine bessere Art, mit dieser Zeit was anzufangen. Ja, genau. Und da müssen wir alle gucken und sagen, was kann ich bestimmt machen? Und wenn, also zum Beispiel, wenn Leute dieses Podcast hören, die wissen nicht, was sie machen sollen, können sie andere weiße Feministen, die das Arbeit angefangen schon hat, die können sie fragen. Und jedes Mal, also muss ich auch sagen, wenn du wenn du eine Woman of Color fragen willst, sollst du immer anfangen, um zu sagen, ich habe eine Frage, du musst es nicht antworten, du kannst mir sagen, ja, verpiss dich, ich bin zu müde. Und ja, das soll auch nicht auf unsere People of Color wiederfallen. Oder zum Beispiel Transpersonen oder Leute mit Disabilities oder was weiß ich, alles möglich, Immigranten oder muslime Frauen oder was, also die alle, also wir, das ist, it is on us. Und wir können alle was dann auswählen, zu sagen, ja, so mache ich das. Ja, und ich meine, also ich kenne das ja selber in der Situation, also auch allein die Tatsache, nicht nur diese Arbeit nicht machen zu müssen, weil dann zum Beispiel ein Mann einem anderen Mann erklärt, warum Feminismus wichtig ist, was Feminismus ist und so weiter. Yeah, no. God bless him. Ja, oh, God. Sondern auch, weil ihm in der Situation dann ja ganz anders zugehört wird als mir. Genau. Also das ist ja auch immer das Problem, dass den betroffenen Gruppen ja von vornherein auch schon gar nicht oder weniger geglaubt wird. Yes, oh God. Machen. Es ist total abgefuckt, aber ja, so funktioniert dann eben strukturelle Diskriminierung. Ne? Genau, absolut. Ja. Absolut. Und das haben wir alle irgendwie in unsere eigene Wege. Ich glaube, das haben wir alle erlebt irgendwie. Oh, ja. Yeah. Yes. I'm like, I just aber said the same fucking thing. Ja, genau. So, wait a minute. Ich habe das genau gesagt, aber okay. Aber hast du das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel dein Tumblr, dass das gut funktioniert? So? Also auch, weil man ja... Ich habe keine Comments da erlaubt. So, ich habe keine Ahnung, was die Leute danach denken. Aber you're feeling risky, huh? Yeah. Kommentare im Internet, was? No, hell no, hell no. Aber was passiert ist eigentlich... Leute, die Aktivistinnen Racial Justice und so, haben mir gesagt, dass sie die Links schicken, wenn sie diese Fragen kriegen. Ja, wunderbar. Das ist doch schon mal super. Genau. Dass sie so sagen können, hier, geh dahin. Ja, genau. Geh dahin. Ja. Und wenn es immer noch nicht klar ist, frag sie. Und das freut mich. Ich meine, das ist nicht so eine große, so, das gibt nur, glaube ich, im Moment 7 oder 8 Posts oder irgendwas. Und ich erkläre, warum ich das mache. Ich wollte auch nicht, dass es das nächste Yo, is that racist? Also eine von meinen Lieblings-Tumblr-Blogs. Das war super, super Tumblr. Aber ja, das wollte ich wirklich ernst nehmen. Nicht so Snark geben und zu sagen, ja, du bist ein Idiot und natürlich ist das Rassismus. Also wirklich zu unpacking. Wenn es eine ernste Frage ist, dann werde ich dann sehr ernst antworten. Ja. Ja, hast du denn das Gefühl, diese Angebote braucht es mehr? So, also solche Angebote, hast du das Gefühl, solche Angebote, solche Sachen wie das Tumblr, also diese so Bildungsmöglichkeiten, braucht es jetzt gerade noch mehr? Oder auch, ich interessiere mich sehr von den Offline im Moment, weil das, direkt wieder zum Demos, also zum Wochenende, also das ändert sich. Und da habe ich, da bin ich sehr interessiert von diese, also es gibt auch eine Movement, ich weiß nicht mehr, also ich schicke dir nachher den Link davon, aber diese Kitchen Table Conversations und Guided Conversations für Leute zu haben, wie sie einander wirklich verstehen können. Und offline eben mit Essen und alles möglich zu machen. Und ich denke auch, also solche Dinge sind sehr interessant. Ich denke, das ist noch wichtiger jetzt und diese Regierung mit uns wirklich körperlich zusammen sind Und es ist nicht zu sagen, also ich glaube immer noch, dass das Internet echt ist. Ich bin nicht von einer von diesen Leute, also zum Beispiel unsere Freundschaft. Also ja. Also es ist Beispiel, wie echt das ist. Ne? Ja, genau. Ich meine, und ich habe so viele sehr gute Freundinnen von dem Internet. Jean Russell zum Beispiel. Die hatte ich eigentlich auch auf Twitter getroffen. Und nur zu sagen, dass sie gut für verschiedene Dinge sind. Und es ist nicht zu sagen, dass eine besser als den anderen sind. Aber es ist noch wichtiger jetzt, wirklich miteinander zu sein und einander bei den Arm nehmen oder bei dem Hand nehmen und zu sagen, ich bin da, mein Körper und meine Stimme sind hier mit dir. Nicht nur auf Protest oder so, aber wirklich Community Meetings und alles, ja, diese Dinge. Und da freue ich mich eigentlich. Und ich bin Introvert. Da war eigentlich eine von das Lieblingsplakat. Ja. So bad, even introverts are here. Yes. Das ist so perfekt. Das war so perfekt. Ich dachte, oh mein Gott. Aber überhaupt, ich habe so viele tolle Sprüche gelesen, wie schon lange nicht mehr. Ich hatte mir ein paar aufgeschrieben, so ja. Only Warren G can regulate me. Yes. Oder hatte dann so ein kleines Kind um den Hals. I love naps, but I stay woke. Yes, habe ich auch gesehen. Und so die eine, was wir gesehen haben, war diese Melania, if you need help, blink twice. Oh mein Gott, free Melania. Yes. Auch so viele Schilder. Also wow, ja. Das hätte ich nicht gedacht, das ist auch schon so ein Meme jetzt irgendwie. Oh mein Gott. Und ja, und ich denke, und diese Kreativität sehen wir wieder, das habe ich auch von den Bush-Jahren eigentlich wirklich geliebt, war die Kreativitäten. Also zum Beispiel, da sind die, in dieser Zeit war die Yasmin, also Freunde von mir. Ja. Ja, weil sie sehr, sehr kreativ, was sie gemacht haben. Und sie haben eine ganz neue Art von Protest gemacht. Und da haben wir viel gelernt. Und ich bin jetzt gespannt, besonders was jüngere Leute, jünger als ich, was sie machen und wie ich von ihr lernen kann und nicht nur zu sagen, ja, so war das in den 90er Jahren. Ne? Komm, Kind, ich erzähl dir was. Ja. Nee, ich glaube, das ist genau der Moment, wo ja gerade die älteren Generationen und die jüngeren gerade voneinander lernen können. Also sowohl die einen als auch die anderen, um das dann auch zusammenzubringen. Und da muss ich auch, also ich denke, dass es auch für Deutschen interessant ist, vielleicht können wir das übersetzen, aber das, also diese Cartoon, das ich letzte Woche gemacht habe, diese What is Direct Action, dieses Buch hat mich so, also wirklich just begeistert, wirklich, I was like, blew my mind. It totally blew my mind, weil ich dachte, also das ist immer so, wenn, also vielleicht kennst du das auch, wenn ein Freund oder eine Freundin von dir sagt, ja, ich habe ein Buch geschrieben, willst du das lesen? Und du denkst, eigentlich habe ich keine Zeit, aber oder okay. Was passiert, wenn es furchtbar ist? Und dann das auch. Oh no. Aber ich dachte, also ich habe schon also ganz viel von ihr gelesen. Das ist L.A. Kaufman ist die Autorin. Und das habe ich über Weihnachten gelesen. Und da habe ich so viel gelernt. Ich dachte, das ist das Manual vom Social Justice, was ich vor 15 Jahren wollte. Oh, super. Ja, es ist unglaublich. Sofort lesen. Ja, wirklich sofort. Das kommt jetzt eigentlich in den nächsten Wochen raus, muss ich sagen. Also eben alles ist sehr, also sie studierte Protesten in den USA von den letzten Vietnam-Protest bis Black Lives Matter. Und sie zeigt ganz genau, wie alles entwickelt ist und wie wir also eigentlich gibt es auch ganz viel mit dem Anti-Nuclear Stuff in Germany auch, wie es beeinflusst, also die Amerikaner beeinflusst hat und was sie gelernt haben. Mhm. Und also das ist alles in den USA, aber ich denke, dass es sehr, sehr interessant ist. Und das hat mich wirklich so, I was like, fired up and ready to go. Fired up and ready to go. Und das war eine von meinen Chants. Super. Ja, aber deshalb bin ich alle so wirklich in diesem Moment so wirklich fired up. Aber das habe ich halt auch festgestellt, weil ich habe so mehr gemerkt, also ich war eben am 20. zum Inauguration Protest. Mm. Und auch wenn jetzt diese Demo, die war sicher nicht perfekt und ne, selbst also wenn man auch schon selber Sachen organisiert hat, dann hat man ja eh immer irgendwie, ja, eigentlich würde ich das ja besser machen, aber egal. Ich bin total dankbar, dass da Leute Zeit und Arbeit reingesteckt haben. Aber ich habe auch gemerkt, während andere Leute in meinem Umfeld wirklich richtig, ja, eher wieder so ein bisschen depressiv wurden, traurig waren, hat mich das total rausgezogen aus diesem Gefühl. Yeah. Und also da war tatsächlich, aktiv werden war meine Self-Care. So. Und Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass das nicht nur ist, ich sitze zu Hause in der Badewanne und esse Pizza, Wein. Was auch total super ist. Ja, yeah. nur so ein Vorschlag. Genau, aber sondern auch, Self-Care ist eben auch, geh da raus, mach was, transformiere deine Gefühle in Chants, in Plakate, in Reden, was auch immer. Genau. Das und für mich hat es eine sehr lange Zeit gedauert. Das hat 2 Monate gedauert, bis ich das wirklich gefunden hat. Und für mich war das in dieses Buch zu lesen. Da habe ich wirklich meine Stimme wiedergefunden. Und dann konnte ich dann aus dem Haus kommen und mit anderen sein. Und dann ist es dann entwickelt und ist es so gebaut und wie ein Schneeball, ne? Also der a snowball like rolling down the mountain. Ja, ja. Das wird dann eine Lawine und hat dann noch mehr Kraft. Ja. Aber was sind denn so bei dir dann so konkrete nächste Projekte, falls die du schon hast? Also ich habe zum Beispiel gesehen, du hast irgendwie mit Lady Parts Justice League, oh my god, the best frigging people amazing women. Und ich denke, das ist auch was für Deutsche möglich ist, für andere Themen, aber war sehr interessant. Was sie dann machen, das ist Lady Parts Justice League. Das ist von Liz Winstead gegründet. Sie war dann Co-Creator of The Daily Show, founder of Air America Radio. It just has done a lot of great stuff around comedy and politics in den USA. Und sie wollte dann die independent, was heißt abortion auf Deutsch? Oh my God. Abtreibung. I'm like, Vertreibung? No, that's not the right one. Zutreibung? Nope. Abtreibung. Also die Independent Abtreibung Clinics in den USA unterstützen, weil, also das ist doch wahr, dass Planned Parenthood jetzt defunded wird und das fängt jetzt an. Aber es ist noch schlimmer für die keinen Brand haben. Ja, und sie will sie unterstützen. Und die machen jetzt, da kann Leute diese Team zu ihre Towns bringen. Und die machen so einen ganzen Workshop. Also heißt so Workshop. Oh, oui. Work. Genau. Workshop. Okay, wow. Und das hat so, also ich habe das gerade gemacht und das hat so viel Spaß gemacht. Die haben Spiele gemacht, die haben Messaging Training gemacht, die haben also neue Videos uns gezeigt und getestet irgendwie. Und dann machen sie auch so Fundraisers dann für diese Clinics mit ganz, also mit local and national comedians and musicians and stuff. Also es ist wirklich unglaublich toll. Also zum Beispiel, die waren auf einer Klinik, die haben eine, die haben eine Fence, was heißt Fence? Kette? No, that's chain. Ja. Ja, aber so aus Menschen? Nee, aus Holz. Ach so. Super. Ja, dann ist es eher ein Zaun. Was? Zaun, Fenz. Genau. Ja, genau. Fenzzaun, ja. Die haben einen Zaun gebraucht, weil jeden Tag sind Protesters draußen von diesem Klinik und sie wollten einen Zaun haben. Lady Parts Jess ist dahin gegangen. Sie haben das Fundraiser gemacht und dann alles gekauft und den Zaun gebaut und auch gemalt. Wow. Und ach, toll. Ja, genau, solche Dinge. Und mit Spaß und Joyfulness and Righteousness und das ist ja auch so befriedigend, weil du ja direkt Ergebnisse siehst, ne? Genau. Also das ist ja manchmal auch, die haben auch so bei der Arbeit ein bisschen schwierig, weil wenn du eben Interviews gibst, dann ist das nicht immer ein Ergebnis direkt zu sehen. Genau. Aber so einen Zaun zu bauen, das ist dann auch befriedigen damit unter. Und das baut dann die Community zusammen. Also das ist nicht nur einmal, dass es passiert. Also jetzt haben sie eine Beziehung dazu. Diese Leute haben eine Beziehung zueinander. Die Community oder die Stadt oder die Town, das Ort hat auch jetzt eine andere Beziehung zu diesem Klinik. Und was können sie dann machen? Und das war, also die sind wirklich toll. Und das klingt super. Ja, und ich denke, das auch für viele, das können für viele, also zum Beispiel mit den Flüchtlingen in Europa, das könnte auch ein Flüchtlinge Justice League werden und auch ähnliche Dinge zusammen machen und gegen die, also um diese Refugee Centers und so vielleicht, also was weiß ich, Und ich arbeite ganz viel jetzt, das kommt in der nächsten Zeit, meine Agentur Lux Digital, wir arbeiten wieder für Planned Parenthood und machen eigentlich ganz viele interessante Dinge, darum ich nicht so viel darüber reden kann. Und wink, wink, nudge, nudge. Und da kommt noch viel mehr Cartoons und ich denke, also eine von den Problemen jetzt, also was zunächst kommt, um zu sagen, das ist so viel jetzt. Wie kann ich dann wirklich ein Ding so aussehen und sagen, das ist mein Ding, wenn so viel los ist jetzt? Und das wird für uns alle schwierig, aber da bin ich immer bei diesem Spruch vom Judaism, die sagen, das heißt Tikkun Olam. Und die sagen, dass als das Universe, okay, I gotta do it in English, you're gonna have to help me. It's okay. Thanks. Yep. Thanks. When the universe was created, it shattered into millions and millions of pieces. And when now everybody has a responsibility to help put the universe back together, and no one person can put the entire universe back together, but everybody can take their two shards and put them together, their two pieces, and they can put their two pieces back together. Und das ist ein Spruch, das mich wirklich gerettet hat in meinem Aktivismus, um zu immer zu Fokus haben und zu sagen, was sind meine zwei Stücke, die wieder zusammenkommen können, und wo kann ich das wirklich sehen und fühlen? Ja. So. Ja, das ist total gut. Also ich spreche ja logischerweise auch gerade viel mit anderen Feministinnen auch über dieses Thema, und ich glaube, dieses wieder nochmal ganz anders zu lernen, zu priorisieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und also, auch zu sagen, wenn wir das gut machen, wenn wir wirklich unsere Movements gut bauen können, können wir alle also nur ein paar Dinge machen, müssen wir nicht alles machen, weil es viele von uns gibt. Und wir haben gute Communication miteinander und wir können sagen, ja, kannst du das machen und ich mach das hier, und kommen wir zusammen und zu sagen, ja, wir machen das alle zusammen. Und das ist eine ganz andere Art von Aktivismus, als was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Ja, stimmt, weil also ich glaube auch ganz Thema Self-Care hat einen ganz anderen Fokus mittlerweile. Also findet überhaupt statt. Ich glaube, das war früher gar nicht so Thema, oder? Ich weiß es gar nicht so genau. Okay. Alle mit Burnouts so. Ja, das war ein Merit Badge. If you burned out, da kriegst du dich so geopfert. Ja, genau. Irgendwie. Und that's bullshit. Und die Einzelnen, die das erlebt haben und dann weiter zum Aktivismus gegangen sind, sind die Leute, die unterstützt waren. Und die waren straight white dudes with money. Und ja, das geht nicht mehr. Surprise. Nicht mehr. Sorry. Sorry, you guys. Sorry. Doesn't go like that anymore. Well, actually, not sorry, but yeah. Not sorry. Not sorry at all. Definitely not sorry. Ja, das ist aber für mich auch noch so eine Überlegung zu gucken, worauf fokussiert man sich jetzt. Also ich meine, ich glaube, für die USA ist definitiv Reproductive Justice gerade so ein sehr großes Thema. Ja. Also weil das so unmittelbar einfach jetzt in Gefahr ist. Was ja eh schon immer, das ist ja die andere Seite, es war ja eh schon immer nur so ein Status quo und es war nicht wirklich toll. Ja, genau. Und jetzt wird das auch noch zerstört, so, das ist auch. Ja. Es ist crazy. Und ich bin auch gespannt, um zu sehen, was mit dem Wahl, also mit dem deutschen Wahl jetzt dieses Jahr wird und wie das alles aufspielt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es wissen will, ehrlich gesagt. Aber wir werden uns damit befassen müssen. Wobei ich halt auch einfach vor allem gerade Leuten klar machen möchte, so, es geht ja nicht nur um diese Wahl und nicht um nur da ein Kreuz machen und dann ist damit alles gerettet. So, da hängt ja sehr viel mehr dran. Also nicht zuletzt, wir haben das jetzt ja gesehen, auch sehr beispielhaft beim US-Wahlkampf, wie allein die ganze Zeit vorher. Thanks. You shouldn't have, really. Really shouldn't have. Aber wie im Grunde diese ganze Phase vorher, also die ja gefühlt auch eher 20 Jahre gedauert hat, wie das alles so vergiftet hat. Ja. Und wie ja gerade so Sprache zur Waffe geworden ist. Oh mein Gott. Also ich meine, ich ohne Scheiß, als ich Freitag bei dem Inauguration-Protest war, da liefen Leute mit Schildern rum, Science is real, Science works. Ja. Ich dachte so, wow, sind wir jetzt echt schon wieder da angekommen? Ja. Weil Leute behaupten, die Erde ist eine Scheibe oder was? Ja. Ist es so, wow. Oh, wait, ist es nicht eine Scheibe? Ich weiß nicht. Ah. Weiß nicht, Sean. Aber das haben wir jetzt, gab's doch das haben dieses wir auch. Meme mit Sean Spicer irgendwie, ne? Oh mein Gott. das haben wir auch gesagt, also, da war so viele Plakate auf dem Demo, die einfach Facts waren. Ja. Und das ist radical jetzt. Radicalismus ist Facts. Ist einfach mal zu sagen, was passiert. Ja. Ja. Wow. Trump's a douche. This is what we've come to. Ja, das ist schon irgendwie echt krass. Aber es ist leider ja auch ein sehr typisches Mittel für dieses totalitäre. Ja, genau. Genau. Immer das zu behaupten, obwohl es ganz klar nicht stimmt, weil sich das dann auch so einschleift bei Menschen. Ja. Und man das dann auch irgendwann so runterbricht auf, ja, aber das ist jetzt halt nur meine Meinung, anstatt zu verstehen, dass das keine Meinung sein kann, weil es einfach mal nicht stimmt. It's so bizarre. Das hat eigentlich Kellyanne Conway eigentlich heute oder gestern gesagt, dass, also jemand hat sie gefragt, wieso Trump gestern gelügt hat, und dann sagt sie, dass sie alternative Fakten waren. Facts. Wow. Really, wow. I was like, und nicht zu lachen, aber das ist wirklich erstaunlich. Und da ist unser Krieg. Und da interessiere ich mich sehr viel dafür, also über Messaging. Mhm. Und ich bin recovering linguist und I'm very interested. Wie wir im Grunde Sprache wieder zurückgewinnen können auch, so dass tatsächlich das rübergebracht wird, worum es geht. Da ist auch ein Buch, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich habe in der letzten Zeit diese Frau kennengelernt. Sie heißt Anat Schenker und sie ist ein Linguist in Berkeley, California. Und sie versteht ganz genau, wie das alles passiert und versucht das wirklich preizugeben. Und hoffentlich arbeiten wir und machen wir einen Cartoon zusammen. Und nochmal, ich will sie eigentlich diese Woche hier in New York sehen. Und aber ich denke, das wirklich zu verstehen, wie Sprachen funktioniert, ist schon lange ein Problem auf der linken Seite überhaupt. Und vielleicht, also wir haben das, dieses kleine Moment in den USA während den Bush Years. Und wir hatten so diesen Moment, wo Leute denken, oh, vielleicht ist die Sprache wichtig, ne? Und aber dann ist es wieder, ja, genau, dann ist es wieder weggegangen und vielleicht kriegen wir das jetzt ein bisschen mehr hin und es ist nicht, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Aber da schicke ich dir auch ein paar Links fürs Blog. Super. Ja, ich weiß nicht, willst du noch irgendwas hinzufügen, irgendwas erzählen, was noch passiert ist? Oh man, also so viele schöne Dinge. Und ich bin gerade von einem Auto gekommen, so 6 Stunden im Auto. Und ich bin ja total fried. Aber nur zu sagen, wirklich, dass es so toll war. Und auch, also zum Beispiel so viele Leute, so auf WhatsApp und Signal und alles möglich, waren wir alle beim Facebook Messenger und so, texten uns und Fotos zeigen und das wirklich, ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir alle zusammen waren. Und das brachte die Tränen zu meinen Augen. Das war wirklich, wirklich unglaublich toll. Ach, schön. Juhu. Ja, dann mit diesen schönen Worten können wir dann ja, glaube ich, Schluss machen. Dann kann ich jetzt schlafen gehen. Ja, und du genau. Trinkst noch einen Wein. Ja. Und ich esse was und ich knüttel sie ein bisschen den Hund, sage ich, den Hund. Ja. Das ist der Hund. Und ich freue mich. Es hat mich so riesig gefreut, mit dir zu sprechen. Wirklich. Ja. Das perfekte Ende von meiner Woche. Also auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin honored. Ja, immer wieder gerne. Also wahrscheinlich wirst du jetzt ja sowieso eine regelmäßige Korrespondentin. Wäre total schön. What the fuck is happening in the USA? Ja, ich bin ein Korrespondent. Das ist so dein Segment. Ja. Yes. Werde ich gern machen, wirklich. Also das wäre toll. Das wäre so viel, also oh shit. So heißt mein Segment. Oh shit. What the fuck is happening? Sehr schön. Schön. Ja, dann hätten wir das ja schon mal geklärt. Super. Ja, sehr schön. Yay. Dann vielen Dank dir, alle, die jetzt hier zugehört haben. Ihr könnt uns wie immer in den Kommentaren sagen, wie es euch gefallen hat. Teilt gerne den Podcast. Gebt uns gerne auch 5 Sterne auf iTunes. Da freuen wir uns immer, vor allem, weil dann andere Leute diesen Podcast auch eher entdecken können. Und ja, ansonsten hören wir uns ganz bald wieder mit einer neuen Folge. Dankeschön und tschüss. Tschüss.